WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute wieder. Ihr könnt gerne anrufen. Ich bin gespannt auf eure Themen. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist 67 Jahre alt und heißt Maria. Hallo Maria. Hallo Domian, das freut mich aber besonders, ja, zu sprechen. Ich bin auch sehr erfreut. Ich habe mich mal unterhalten kurz mit Arabella Kiesbau, wo ich eingeladen wurde. Mit 17 hat man noch Träume. Da warst du. Mit meiner alten wilden Lederhose, ja, ganz groß im Gespräch. Wie lange ist das her? Wild damals. Und ein paar Jahre her mit Charles Wilb oder Jägermeister oder Modenschorn, alles schon im Leben durchexerziert. So, und jetzt bist du bei mir. Das war jetzt toll. Nie, bei dir aufgrund des Themas von gestern, 53 zu 80. Frau 80. Ach so, genau. Mann 53. Genau. Und da habe ich mich so ein bisschen über dich gewundert. Ich kenne dich ja eigentlich als smarten Typ mit tollen Hemden an und so. Und immer so ein Sehpunkt, da schlafe ich auch teilweise bei allen, wenn die Gespräche mir zu langweilig werden. Aber letztendlich war ich da ein bisschen angefasst. Also Och, es war, erzähl. Du sagst, ja, hat die denn Hämorrhoiden? Ja. Hat die denn auch schon Prothesen im Mund? Ja. Ich meine, wir haben ja alle 32 Zähne, habe ich beim Zahnarzt gelernt, 32 Zähne und 28 durch Weisheit bedingt weniger. Da sind 4 weniger. Aber es ist ja eine Aussage, hat die denn auch schon Prothesen? Vermutlich geht der Sex sogar besser ohne mit Prothetik. Vermute ich mal, ich weiß es nicht. Oder vielleicht der oral. Ja, gerade der andere nimmt seine Zähne raus. Das ist ja alles nicht so lustig. Ne? Oder, aber man oder, muss ja, wenn man eine Beziehung hat. Oder es geht oral sogar besser ohne Zähne, wer weiß. Ja, das musst du ja wissen, am besten. Ich habe ja auch Freunde aus diesem Metier sozusagen. Das ist ja alles korrekt. Ja, also du hast dich ein bisschen über die Hämorrhoidenfrage geärgert. Ja, ich finde das nicht, weil Ursula Andres und wie die alle heißen mögen, das sind ja heute noch Top-Frauen. Ja. Oder Alain Delon, ich meine, die laufen nicht alle mit Hämus herum, oder? Nein, natürlich nicht. Das war auch nicht so ganz ernst gemeint. Aber man kann es ja mal fragen, es interessiert einen ja. Ja, da habe ich mich so ein bisschen gewundert über deine Reaktion. Bist du denn in dieser Richtung auch noch sehr aktiv? Ich bin aktiv, sofern mir der richtige Partner begegnet, der mir natürlich optisch auch gefällt. Sonst ja, klar, hat keinen natürlich. Sinn für mich. Ja, ja, klar. Sonst würde ich ja professionell arbeiten müssen. Ja. Ne? Das wäre ja dann lukrativer mit dem eigenen Sofa oder wie auch immer. Hast oder nicht? Du bist solo im Moment und... Ich bin solo schon nicht im Moment, schon längere Zeit, fühle mich aber nicht unwohl dabei. Und wenn ich was sehe, ob an einer Ampel oder in einem Café und so, und man kriegt da Interesse, ich könnte jetzt auch noch einen Ex-Freund beordern, aber letztendlich, das ist doch alles nur dann Mist. Du musst doch das Glas dann auch mal ein bisschen leeren und dann muss ich auch mal loswerden wieder. Ne? Wie machst du das denn, wenn du einen Typ gut findest auf der Straße? Wie, ja. Wie sprichst du den an? Das sind die Augenblicke des Moments, also für Lächeln und Augenkontakt vor allem sehr wichtig. Mhm. Und dann ergibt sich das, wenn er Mumm hat und wenn er interessiert ist, so weiß er auch gar nicht, in welcher Beziehung der lebt. Genau. Oder was er da für Probleme hat und mit sich schleppt. Und wenn es dann offen ist und abends mit Alkohol verbunden in der Diskothek, wo ich auch noch hingehe, da gehen ja auch noch 70-Jährige hin, die noch gut drauf sind. Es fahren die anderen von nach Thailand und essen eine deutsche Wurst und haben da, wenig Geld und billig Schuhe für das Mädchen zu kaufen und schieben die ab. Du gehst in Diskotheken? Ja, natürlich, klar, ja. Logisch. Wo ist ein Anlaufpunkt? Oder ein Bistro oder so? Ja, ja, ich bin gerade etwas irritiert. Ich wüsste jetzt auf Anhieb gar nicht zu sagen, zum Beispiel in Köln, wo man in dem Alter auch noch so hingehen kann in eine Diskothek. Aber da hast du doch deine Anlaufpunkte nachts. Du bist doch unterwegs. Du gehst doch nicht immer in dein rosafarbenes Heim, oder? Ja, aber ich will dir mal sagen, in einer Diskothek Leute mit 70 zu finden, das ist aber äußerst ungewöhnlich. Ja gut, die sind ja schon alle so plus 40, ne? Und dann, wenn man Glück, was heißt Glück? Ich gehe ja nicht nach einem 70-jährigen Bedarfsfall, ich kann ja auch einen 50-jährigen kennenlernen. Wie ist denn dein Beuteschema? Wo sind so die wo sind denn so die Begrenzungen? Bin ich ein Knaffrelot oder so? Begrenzung gibt es nicht. Es kann ein 30-Jähriger sein, der Fußballspieler oder sonst was, und unabhängig jetzt von einem Metier oder von Einkommen her. Das ist einfach eine Sympathiesache, das weißt du doch selber. Wie, natürlich. Wie jung war denn dein Jüngster? Also 20 Jahre jünger war. 20 Jahre jünger. Und der Älteste? Ja, natürlich. Der Älteste ist selten gewesen, weil ich ja jünger aussehe. Geschieht es ja meistens, mein Papa auch, der ist ja 94 geworden. Mhm. Der hat ja zwei zum Schluss gehabt. Zwei Frauen? Ja, und war auch ein Fremdgänger, ja klar. Ja. Das heißt, er war mit 94, ist er noch sehr aktiv sexuell. Ja, wie das nun im Bett war, weiß ich nicht. Da war ich ja noch nicht bei. Aber er wollte zumindest von einem guten Freund von mir, der selbstständig ist und die Atras zu Hause hat, wollte er sich da eine kaufen. Der hat es aber dann verneint. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon eher ein ungewöhnlicher Fall, mit 94 noch so aktiv zu sein. Ja, das ist aber schön. Er sah gut aus. Weißes Hemd, graue Haare, braune Augen. Hat auf dem Friedhof eine kennengelernt? Das finde ich ja, auch sehr lustig, aber natürlich, das ist natürlich auch ein Treffpunkt der Friedhof, dass man da dann. Da ging er eigentlich selten hin, der hat Osterhofer Straße vorher noch Auto und so. Dann hat er mal eine ganze Blondine kennengelernt, die mit ihrer Freundin auch eine Blondine immer Halma gespielt hat. Er saß dumm daneben, das hat ihm nicht gefallen. Mhm. Der wollte mehr. Wenn du es vergleichst in deinem reichen Erfahrungsschatz, wenn du jüngere Männer, also viel jüngere Männer vergleichst und doch reifere, die einen Tick älter sind als du, was bevorzugst du sexuell? Ja, also da ich mit den Reiferen noch nicht so viel Kontakt gehabt habe, die bevorzugen wahrscheinlich auch jüngere, vermute ich mal so. Die gehen dann noch schönen Beinen, noch großen Busen und dergleichen. Und wenn ich irgendwo reinkomme, bin ich auch ein Highlight. Zumindest hat der erste, unser Sänger Gunther Gabriel, hat gesagt, sexy, sexy, ne, als er mal einen Auftritt hatte in Bremen. Ich komme ja aus Bremen. Mhm. Aber gut, dann muss das Publikum stimmen und dann sieht man jemanden, egal wie alt er ist. Das kommt doch immer auf okay, die Optik drauf an. Okay, du kannst das nicht sagen, wo die Vorzüge sind. Nein, sexuell. Das kann ich nicht. Kannst du nicht sagen, ja. Nein, das kann ich jetzt, würde ich jetzt ein Wunder bei mir aufkommen lassen müssen, dass ich das jetzt sagen könnte. Ja. Maria, ich wünsche dir, dass du bald einen tollen Hengst wieder findest. Ja, du auch. Dankeschön. Nicht nur ich. Weißt du nicht, wie weit das jetzt bei dir gereift ist. Könntest du dir vorstellen, dass du auch nochmal in eine längere Beziehung gehst? Ja, selbstverständlich. Ich habe jetzt aktuell zwei, Schubkästen oder kleine Schubkartons mit großer Terrasse. Aber letztendlich muss auch das Ganze stimmen, ne? Natürlich. Das muss natürlich immer rundherum das ganze Freiraum Paket. Muss auch natürlich sein. Ich als Schütze und du als Schütze 2021. Genau. Ist alles wunderbar. Ja. Liebe Maria, hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ich wünsche dir alles Gute. Genieße dein Leben. Den Sex, die Männer auch, und viel Glück. Und dass die Beinchen immer in Bewegung bleiben. So, genau. Alles Gute, ne? Mach's gut. Nacht, ciao. Dankeschön. Danke, tschüss. Danke, tschüss, Jürgen. Ciao. 0800 220 5050 Marina, genau. Marina, 51. Guten Morgen, Marina. Hallo? Ja, guten Morgen, Domian. Du hörst mich. Ja, ich höre dich ganz gut. Das ist ja gut, weil du mal so ein paar Sekunden wartest, bis ich... Ja, nee. Ich war jetzt gerade irritiert, weil ich noch mit dem anderen Gespräch, das habe ich ja mitgehört. Ja. Da war ich jetzt so ein bisschen irritiert. Marina, weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist jetzt bricht zusammen. Mein Lebensgefährte, der ist am Karfreitag von mir gegangen. Mhm. So, und... ist er plötzlich gestorben? Ja, der ist schon tot, aber der wird noch an den Maschinen erhalten, weil er seine Organe spenden will und der Rest wird zur Wissenschaft. Mhm. Mein Gott. Also er ist im Moment immer noch an den Maschinen. Ja. Aber de facto ist er verstorben am Karfreitag. Ja. An was ist er verstorben, Marina? Hirnaneurysma. 3 Schlaganfälle hintereinander und dann Hirnstamminfarkt. Kam das überraschend? Ja, gut, überraschend, ja. Er hat immer schon über Bluthochdruck gelitten. Und der hat aber seine Tabletten nie genommen. Ja, mach ich morgen. Mhm. So, und dann die letzten paar Monate hat er zu mir gesagt, der hat immer Häschen zu mir gesagt, fühl mal hier oder klopf mal an meinem Kopf, da ist so ein hohles Gefühl. Mhm. Ich sag, tu mir einen Gefallen, Nase, geh zum Arzt, ich bin keine Ärztin, ja, dann muss ich wieder in die Röhre, tok, tok, tok, so, so, und mhm. ja, und dann... Also ja. er hat so verschoben und hinausgezögert. Ja, ja, ja, ja. Wie, was ist denn dann an dem Freitag oder an dem grünen Donnerstag vorgefallen? Ja, an dem grünen Donnerstag ist nichts vorgefallen, an dem Karfreitag. Morgens haben wir noch zusammen gelacht, gefrühstückt und dann nach dem Mittagessen hat er gesagt, ich muss mich eine Stunde hinlegen. Habe ich gesagt, dann leg dich hin. Dann hat er 2,5 Stunden geschlafen und dann ist er aufgewacht mit einem, also mit einem so einen lauten Schrei. Ich habe mich voll erschrocken und bin dann zu ihm. Ich sag, was ist los? Ja, nichts, Kopfschmerzen. Ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Migräneanfall gewesen. Habe ich ihm noch 2 Kopfschmerztabletten gegeben, eine Tasse Tee gemacht, habe ich gesagt, leg dich wieder hin. Mhm. Aber das hörte nicht auf, dieser stechende Schmerz im Kopf. Ja, und dann habe ich ihn dann dazu bewegt, in die Notaufnahme zu fahren. Ja, und dann haben sie ihm Blut abgenommen und dann ist er dann in den Krampf gefallen. Und ist dann an demselben Tag noch verstorben? Nein, an demselben Tag ist er dann überführt worden von Krefeld nach Duisburg-Wedau. Mhm. Und dann ist er samstags morgens operiert worden. 3 Hirnaneurysmen haben sie festgestellt. Das eine war geplatzt. Mhm. Rückenmarkpunktion, war schon die Flüssigkeit voller Blut. Und dann haben die mir gesagt... wenn er nochmal aus diesem künstlichen Koma erwachen sollte, wird das sowieso nichts mehr. So, und das zieht sich jetzt so lange schon hin. Ach so. Ich kriege keine klaren Antworten, weil ich nicht mit ihm verheiratet war, nichts. Aber so wie du es mir gerade am Anfang erzählt hast, daraus habe ich geschlossen, dass er wirklich gestorben ist. Also er ist ja, der ist ja auch tot. Der ist ja auch tot. Mhm. Er ist tot. Und was jetzt gemacht wird, wird nur gemacht, um die Organe am Leben zu erhalten. Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Wie ist das für dich, die Tatsache, dass dein Partner eigentlich verstorben ist, aber irgendwie ein wenig lebt da noch was an seinem Körper? Wie ist das für dich? Ja, wir haben uns da 6 Jahre mit auseinandergesetzt. Also wir haben da immer offen drüber gesprochen. Mhm. Für mich ist das in Ordnung, weil das ist sein Wunsch gewesen, immer. Ja, ja gut, das ist der Wunsch gewesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für dich schon belastend jetzt ist, wo du es so real erlebst. Ja, natürlich ist das für mich belastend, aber ich muss ja noch stark sein, ja. Weil ich muss seine Wohnung auflösen. Ne, wie lange wart ihr denn zusammen? 6 Jahre. 6 intensiv. Jahre. Ja, und zwischen uns passte kein Blatt Papier. Und in diesen 6 Jahren habt ihr auch immer wieder über Organspende gesprochen? Immer wieder, immer wieder. Das heißt, für dich hast du das auch so festgelegt? Ja. Ja. Wie wird das jetzt sein? Wann kannst du damit rechnen, dass du ihn beerdigen kannst? Er wollte keine Beerdigung. Sein ganzer Körper... Ach, der ganze Körper wird auch, der Rest wird der Medizin zur Verfügung gestellt. Genau. Ja. Das heißt, es gibt keine, gibt's eine Trauerfeier? Nein, wollte er nicht. Wie ist das für dich, dass es keine Trauerfeier und keine Beerdigung gibt? Für mich ist das in Ordnung, weil das sein Wunsch war. Mhm. Mhm. Wie nimmst du denn dann Abschied, Marina? Wie machst du das? Das ist das große Problem. Mhm. Keine Ahnung. Wie nehme ich Abschied? Keine Ahnung. Du hast ihn aber sicher noch mal gesehen im Krankenhaus? Nein. Warum nein, nicht? Nein, wollte ich nicht. Mhm. Weil ich ihn so lachend als lebensfroher Mensch in Erinnerung halten wollte, wie ich ihn Freitagmorgens beim Frühstück in Erinnerung habe. Mhm. Und deswegen wollte ich ihn nicht auf der Intensivstation mit aufgeblähtem Kopf sehen. Mhm. Nee, wollte ich nicht. Nee. Das heißt, das Ganze ist schon irgendwie auch irreal wahrscheinlich für dich. Du hast ihn da verabschiedet aus der Wohnung und jetzt ist er irgendwie nicht mehr da. Er ist weg. Ja. Mhm. Ja. Es war eine gute Beziehung, sagst du. Ja, sehr super. Eine große Liebe. Ja, also wirklich, ich bin 51, er war 57 und dieser Mensch hat mir eigentlich mein Leben wiedergegeben, weil ich immer nur Scheißbeziehungen hatte mit Männern, die mich geschlagen haben und vergewaltigt und mit allem drum und dran. Und dieser Mensch, der hat alles für mich getan, der hat mich wieder ins Leben zurückgeholt. Umso mehr leid tut es mir, Marina, dass du ihn verloren hast nach nur 6 Jahren. Ja, 6 schöne Jahre. Andererseits wollte ich gerade sagen, ist es ja auch ein großes Glück, dass du ihn hattest und dass ihr euch hattet und dass ihr immerhin habt 6 Jahre miteinander leben dürfen. Ja, ja. Das muss man ja auch wertschätzen und als etwas sehr Schönes. Tue ich auch. Ja, als etwas sehr Schönes ansehen. Ja, tue ich auch. Wie hast du dir jetzt so die nächste Zeit vorgestellt? Ja, die nächste Zeit brauche ich die Kraft, um halt alles hier, weil seine Familie wohnt in Solingen. Mhm. Die Mutter ist 84, ich kann nicht von ihr verlangen, die Wohnung hier jetzt nach Krefeld zu kommen, die Wohnung aufzulösen. Das habe ich jetzt auch noch alles, deswegen brauche ich die Kraft, um das alles was noch wiederum, zu regeln. Was wiederum auch eine ganz gute Ablenkung ist für jetzt die traurige Zeit. Ja, genau. War das Verhältnis zu der Mutter von deinem Freund denn auch gut? Ich habe die nur 2-mal kennenlernen dürfen, weil er auch nicht unbedingt ein Familienmensch war. Und ich habe eigentlich ihn mit seiner Mutter wieder zusammengebracht. Und ich verstehe mich super mit der Mutter. Und deswegen lässt die mir auch frei Hand. Ja. Mir kommt gerade eine Idee, Marina. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie du Abschied nehmen kannst. Du hast keinen, es gibt keine Trauerfeier, es gibt kein Grab, kein Begräbnis. Vielleicht, das machen ja manche Leute, habe ich schon gehört, dass du dir vielleicht in deiner Wohnung so eine kleine Gedenkecke einrichtest für ihn. Habe ich schon gemacht. Hast du schon gemacht? Wo ein Bild steht oder vielleicht ein besonderer Gegenstand, der euch beide miteinander verbindet und dass das so der Punkt ist, wo deine Trauer vielleicht so auch dann gegenständlich wird. Ja, habe ich schon gemacht. Ja. Hast du denn sonst noch Leute um dich herum, mit denen du dich austauschen kannst? Nicht wirklich. Dann wäre es ja sehr gut, wenn du doch einen Kontakt suchen würdest draußen zu anderen Betroffenen. Ja, da tue ich mich aber schwer mit, weil ich bin durch mein Leben, was mir passiert ist in meinem ganzen Leben, bin ich sehr, sehr misstrauisch anderen Menschen gegenüber. Und ich mag mich in einer Gruppe. Ich gar nicht. Dennoch mache ich einen Vorschlag. Mein Psychologe, der Jürgen, hat mitgehört. Ja. Und er wird dir jetzt mal ein paar Adressen an die Hand geben, wo du, wenn du das Gefühl hast, dass es vielleicht zu schlimm ist, dass du nicht mehr ein noch ausweist in der Traurigkeit, mit der Traurigkeit, wo du hingehen könntest, wo du einen Ansprechpartner hast. Ja, einen. Ich brauche nur einen. Genau. Ich kann nicht in der Gruppe. Kann ich verstehen. Es gibt Menschen, die können das in der Gruppe nicht und die suchen dann lieber einen Gesprächspartner. Da sind wir dir gerne behilflich, dass du in deiner Umgebung dann jemanden findest. Ach, das ist ganz lieb. Das machen wir gerne, liebe Marina. Ja, weil irgendwann, wie gesagt, nach allem, wenn ich alles erledigt habe, kommt ja dann diese komplette Leere. Und dann, ich weiß, dass ich dann komplett zusammenbrechen werde. Und dann ist es gut, so eine Adresse zu haben, wo man hingehen kann. Ja, das wäre lieb. Liebe Marina, nochmal zu meiner Seite mein tief mitempfundenes Beileid. Ja, danke dir, Domian. Und ich sag's nochmal. Aber du machst das ja schon. Wertschätze das Glück, das ihr euch hattet. Genau. Genau, das tue ich auch. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und der Jürgen ruft dich gleich zurück. Ja, ich danke dir. Alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Ja, danke dir, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist die Marie. Marie ist 55. Guten Morgen, Marie. Guten Morgen, Domian. Hallo, Marie. Hallo, ich wollte mich melden wegen der Sache Duisburg. Ich bin so erzürnt und so wütend, dass ich fast durchs Telefon springe. Also du meinst, dass es keine Anklage gibt? Ja, ich meine... In Sachen also, Love Parade. Ja, ne, mhm. ja, natürlich. Mhm. Ja. Mhm. Und ich finde es unglaublich, ich meine, ich habe das im Vorfeld schon gehört, dass die Angehörigen, die ja nichts dafür können, dass sie jemand verloren haben, dass die selber die Kosten zahlen müssen. Also da muss ich sagen, wir geben so viel Steuergelder aus in ganz Deutschland, auch in NRW, dass das Land für diese armen Leute, die ihren Liebsten und Kinder und Jugendliche und so weiter verloren haben, dass die das auch noch selber zahlen. Ist denn da schon das letzte Wort gesprochen? Ja, also ich glaube, es ist so, ich habe heute, bin durch WDR 5 nochmal, also auch im Vorfeld schon, aber jetzt als endlich diese, oder nicht endlich, sondern jetzt diese Bekanntmachung kam, dass das erstmal das Landgericht Duisburg nichts weiter macht, sondern es geht jetzt zurück nach Düsseldorf. Mhm. Und da war heute Morgen im Tagesgespräch beim WDR, da war der Innenminister Baum, also der Ex-Innenminister, von dem ich sehr viel halte. Und der eben auch sagte, dass es eben juristisch solche Sachen möglich sind. Aber da muss ich sagen, diese feige Arschloch, Entschuldigung, dass ich das so sage, dieser Sauerland, dieser Bürgermeister, der ist ja sowieso schon weg. Und dass wirklich auch die Letzten der Letzten versucht werden anzuklagen, die ja wirklich nur so Ausführende waren, und nicht die Organisatoren oder der oberste Polizeiboss von Duisburg und, dass nicht wirklich die hohen Tiere, wenn überhaupt, zu anklagen. Und da muss ich sagen, auch dass die Menschen, die haben ihr Liebstes und Bestes innigsten Menschen verloren und müssen auch noch für die Kacke aufkommen. Bist du direkt betroffen? Nein, ich bin nicht. Ich bin auch. Du bist Bürgerin und verfolgst das und bist. Ich fand den Auftritt gestern von unserer Ministerpräsidentin sehr gut. Sie ist vor die Presse gegangen und hat gesagt, ich spreche jetzt hier nicht als Ministerpräsidentin, sondern ich spreche als Bürgerin. Ja. Und sie sagte, dass sie als Ministerpräsidentin respektiert sie natürlich die Autonomie der Justiz. Ja. Möchte die muss sich dazu, ja auch sein. Das ist muss auch sein, genau. Ein Kapitalist, nicht in einem. Genau. Aber als Bürgerin von Nordrhein-Westfalen ist es sehr schwer nachzuvollziehen und sie kann die Empfindungen vor allen Dingen der Hinterbliebenen sehr gut nachvollziehen. Ja, und wir können ja auch nicht 6 Jahre noch weiter warten. Und das Problem ist ja jetzt. Wenn ich als Angehöriger bin, wenn ich ein Kind hätte, was da umgekommen ist, und ich jetzt denke, ja, in den nächsten Jahren wird sich nichts tun. Es ist ja jetzt schon so lange Zeit vergangen. 6 Jahre. Und es sind, ich habe es heute gelesen, irgendwie 47.000 Seiten Akten entstanden. Das ist ja ungeheuerlich. Wenn das Ganze nochmal Neues aufgerollt wird, kann man sich ja vorstellen, wie lange das nochmal dauert. Was für eine Zumutung für die Angehörigen. Also der Baum sagte, von dem ich wirklich viel halte, der Ex-Innenminister Baum, wo er auch sagte, er kann sich jetzt nicht festlegen. Und weil er vertritt ja eine ganze Menge Leute an in der Nebenklage. Aber das wird keine Wochen und auch keine Monate sein. Ne? Und da denke ich, dass diese Leute irgendwann endlich Klarheit kriegen. Wo sind wir denn? Ich meine, wir sind doch nicht irgendwie in... Man kann verstehen, dass die Leute schon dann in unser Justizsystem das Vertrauen verlieren. Ja, ja. Da war ich so erzürnt, wo ich dachte, dass... Muss ich jetzt mal mit dir so machen. Finde ich völlig richtig. Und ich glaube, es sehen auch fast alle Menschen so. Weil der gesunde Menschenverstand steht davor und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Da sind über 20 Menschen ums Leben gekommen. Ja. Und natürlich gibt es Schuldige. Gar keine Frage. Und warum werden die nicht zur Rechenschaft gezogen? Aber ich meine, es ist ja auch angesprochen worden. Also ich kann jetzt auch nur so, ich habe das schon seit Jahren verfolge ich das. Und habe jetzt auch das abgewartet, was daraus wird. Aber es kann ja auch nicht sein, dass die letzten Handlanger, die wirklich in der dritten, vierten Reihe sind, die werden angeklagt und Herr Sauerland oder der oberste Organisator, ich kenne mich jetzt da nicht so von Posten her aus. Hat denn Herr Baum dazu was gesagt? Ja, der Baum hat auch gesagt, es kann nicht sein, dass, ich kenne es bei uns beim WCCB hier in Bonn, da ist auch Frau Diekmann, die Bürgermeisterin, nie angeklagt worden für das ganze Desaster hier bei uns. Was ist das? Erklärst du es kurz? Wie heißt das? Ja, das ist in Bonn ist es so ähnlich wie, sag mal, wie die Elbphilharmonie oder wie der Flughafen in Berlin. Mhm. Die ist damals drauf reingefallen, da war ein Investor, Hyundai, und dann dachte die, ja, da ist ja der Autokonzern hinter, aber in ich weiß nicht, Korea oder welches Land das Hyundai kommt, da heißt jeder Müller, Meier, Fritze heißt Hyundai. Und da haben die, und sie wurde nie verklagt, sondern wirklich in der zweiten Reihe, die Leute wurden verklagt. Und Frau Oberbürgermeisterin ist sogar heute noch die Oberste von der Welthungerhilfe. Könnte ich auch nur kotzen. Aber also, jetzt können wir nur hoffen, dass es doch zumindest ein wenig schneller geht als beim letzten Mal und dass sich die ganze Sache doch nochmal wendet. Man kann nur nochmal seine Empörung zum Ausdruck bringen, so wie du es getan hast. Daher danke ich dir für deinen Anruf. Mhm. Und wir hoffen, dass die Dinge sich doch nochmal zum Besseren wenden. Es muss sich ändern. Es muss sich ändern. Ich danke. Auch dass die auf ihre Kosten, dass die wirklich Erstattung kriegen für diese Gerichtskosten Nebenklage. Ich danke dir für deinen engagierten Anruf, Marie. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wolfgang, 50. Hallo. Guten Abend, Jürgen. Hallo, Wolfgang. Ja. Um was geht's? Ich rufe an, weil ich eine Lanze brechen möchte für den Jan Böhmermann. Für Jan Böhmermann? Ja, selbstverständlich. Ja. Ich halte ihn für einen der klügsten Köpfe, die wir im Fernsehen haben. Und das Schmähgedicht, über das sich jetzt alle so aufregen, sehe ich eigentlich nur als Reaktion auf die eigentlich erwartete und fehlende Reaktion unserer Seite zu dem Gedicht, zu dem Vortrag von Christian Ehring von Extra 3. Weil ich fand, er hat... Verstehe ich, also das Böhmermann-Gedicht ist eine Reaktion auf... Die fehlende Reaktion, also dann hat sich die Türkei ja direkt beschwert über Christian Ehring. Genau. Dann haben wir gesagt, die sollen sich mal hier nicht einmischen. Und dann haben wir gesagt, die sollen sich hier... Bitte? Das kam aber sehr verzögert. Die ersten Tage war gar nicht zu hören. Die Bundesregierung hat sich in der Tat sehr zurückgehalten und das sickerte so peu à peu raus, dass, ja, der, genau, dass der deutsche Botschafter vorgeladen wurde. Ja, eingestellt worden ist, genau. Ja. Und ich finde das eigentlich skandalös. Ich hätte da von unserer Regierung mehr erwartet. Denn so wie der Christian Ehring es sehr nüchtern und sachlich formuliert hat, er hat recht. So, aber du wolltest jetzt über Jan Böhmermann, über ein anderes Gedicht, was viel härter ist und viel krasser ist. Richtig, aber er muss das ja mit, er ist, als Satiriker muss er das ja mit Übertreibung, muss er das ja, Aber hat Satire, ich frage jetzt mal so, hat Satire nicht auch irgendwo seine Grenze? Ja, aber wenn von unserer Seite überhaupt nichts kommt und er hat ja dann damit ja auch dass er postuliert, dass das dann herausgenommen wird und die möglichen Konsequenzen hat er ja schon angedeutet. Findest du, dass dieses Schmähgedicht über den türkischen Ministerpräsidenten, Staatschef Erdogan, findest du das lustig? Nein. Ich fand es auch unpassend, aber ich sah wie es fandest halt du fandest das, du hast es nicht lustig gefunden, wie hast du es gefunden? Nein. Geschmacklos? Geschmacklos fand ich schon. Mhm. Aber halt mit den Und dennoch sagst du, das muss auch ein Politiker aushalten, sowas Geschmackloses. Will ich gar nicht. Das, weißt du, bei all meiner Wertschätzung Jan gegenüber. Das Dumme ist nun, aber, dass sich die Bundeskanzlerin sogar bei dem Türkischen entschuldigen muss. Und der Herr Erdogan jetzt quasi als das Opfer dasteht und sich toll in Szene setzt. Somit hat sich das Blatt etwas gewendet, was mich ärgert. Vorher war es mir lieber, unmittelbar nach der Extra-3-Geschichte. Ja, aber wenn da von unserer Seite was gekommen wäre, ein deutliches Wort, jetzt von Seiten der Bundesregierung meine ich jetzt. Naja, es kam schon peu à peu und wer sich sehr klar positioniert hat, war Herr Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments. Parlament, genau. Mhm. Aber das war mir zu wenig. Und gut. Wenn der Herr Erdogan, wie sich jetzt auf die Hinterbeine stellt, ich meine, wir müssten einen ganz anderen Umgang mit der Türkei pflegen. Wie sehe das denn, ist ja im Moment gerade die deutsche Politik in einer Zwickmühle. Man kann sich nicht zu sehr positionieren gegen die Türkei, weil die Türkei, um es mal salopp zu sagen, uns in der Hand hat. Was glaubst du denn, was man tun könnte? Jürgen, wir können uns doch nicht erpressen lassen. Es muss, was heute jetzt postuliert worden ist, eine europäische Lösung geben für das Flüchtlingsproblem. Das sagen alle Leute seit 4 Monaten. Ja, nur kein Mensch weiß, was eine europäische Lösung ist. Eben, und deswegen müssen wir jetzt die 28 Staatschefs müssen verhandeln und müssen eine Lösung finden. Und du glaubst allen Ernstes, dass die eine finden werden? Nein. Ja, eben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber also es ist wirklich ein Dilemma. Die Türkei als Staat bremst den Flüchtlingsstrom für Europa ab. Und wenn die das nicht machen, dann, das haben wir schon gesehen, was hier los ist. Ja, jetzt werden die ersten schon mit Flugzeugen von der Türkei aus von Portugal bis, ich glaube, Norwegen ist auch dabei, ne? Und Deutschland, Frankreich ein paar, werden die verteilt. Also ja, ich weiß aber nicht. Das ist minimal und das Problem ist noch lange nicht gelöst und es kann auch sein, dass das alles wieder aufbricht. Aber egal, du hast auf jeden Fall ein Statement formuliert für Jan Böhmermann und du findest, obwohl du es geschmacklos findest, das Gedicht findest du, dass man das sagen dürfen sollte. Ja. Oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Findest du es denn richtig, dass das ZDF dieses herausgeschnitten hat aus der Wiederholung der Sendung und aus der Mediathek? Das habe ich nicht. Ich habe es nur im Fernsehen gesehen, also in der Mediathek habe ich es mir nicht angesehen. Aber ja, doch. Es ist ja, es ist thematisiert worden und man muss es ja nicht, selbst wenn ich denke, das wird bei YouTube wird es ja wohl früher oder später wird es ja auftauchen. Okay. Ich weiß nicht, ob es jetzt im Moment noch da ist. Die Position ist nicht so ganz klar geworden, aber ich ahne, was du meinst. Ja. Danke. Lieber Wolfgang, danke für den Anruf und alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ist ja auch schwierig, in diesem ganzen Hin und Her da noch einen klaren Überblick zu behalten. Hier ist Günther. Günther ist 46. Guten Morgen. Hallo Günther. Ja, hallo Domian. Ich grüße dich. Hallo Günther. Um was geht's bei dir? Hallo. Ja, worum geht's bei mir? Ich bin seit einem halben Jahr obdachlos und lebe seitdem im Zelt. Warum bist du obdachlos geworden? Ja, da kamen viele Faktoren zusammen. Ich war früher selbstständig und ja, ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie einen Burnout und da kamen so viele Sachen zusammen. Aber ich meine, das ist ja nun ein dramatischer Schritt, obdachlos zu sein. Das heißt, du hast keine Wohnung mehr, du hast keine Arbeit mehr. Du lebst im Zelt, sagst du. 4 Quadratmeter Zelt, mein Campingkocher und ja. Ist das ein mehr oder weniger freiwilliger Schritt? Ja, so im Nachhinein glaube ich schon. Ja, ich war früher selbstständig, der ganze Stress, das wurde mir irgendwann zu viel. Und was warst du denn? Was hast du gemacht? Ich war im Dienstleistungsgewerbe und das Telefon stand nicht mehr still. Das ging praktisch 24 Stunden rund um die Uhr, haben mich irgendwelche Kunden versucht zu erreichen. Was ist Dienstleistungsgewerbe? Was meinst du konkret? Möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das. Und du hast das alles, du hast es hingeschmissen. Ja. Bist du pleite gegangen? Nein, die Firma lief eigentlich hervorragend, aber wie gesagt, es wurde mit der Zeit zu viel und aber dann hast du doch, wenn die Firma gut lief und du hast die Firma aufgegeben, hast du sie wahrscheinlich verkauft oder wie? Nein, ich habe mich um nichts mehr gekümmert. Ich habe keine Post mehr aufgemacht und ja, wie gesagt, das Telefon habe ich an die Wand geknallt. Wie groß war denn die Firma? Wie viele Mitarbeiter hattest du? Das war im Grunde ein kleines Familienunternehmen. Das war ich und 2 Angestellte. Und was ist jetzt aus der Firma geworden, wo du weg bist? Die führt jetzt jemand anders weiter. Ja. Hast du denn Schulden? Nein. Hast du sogar noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante? Hatte ich, davon habe ich bis vor kurzem gelebt und wie gesagt, mittlerweile gehen mir die Mittel auch ein bisschen aus. Ich bekomme einen kleinen Anteil Mieteinnahmen von Mietshaus. Achso, die bekommst du auch. Aber wieso versuchst du denn nicht dann irgendwo eine ganz kleine Wohnung oder ein Zimmer zu bekommen? Ja, mir gefällt mittlerweile das Leben im Zelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hört sich das fast auch an, dass es gar nicht so unbedingt zwangsläufig so gekommen ist, sondern weil du es auch forciert hast. Ja, ja, ich glaube schon. Wo, ich wo steht denn das? Art. Bitte? Ich habe da so eine selbstzerstörerische Art, glaube ich. Wo steht denn das Zelt? Also ich will jetzt keine Ortsangabe, aber steht es im Wald oder steht es irgendwie am Rhein? Ja, im Wald am Rhein-Herne-Kanal. Ah ja. Ja. Seit einem halben Jahr. Du warst da ja auch manchmal ein bisschen kühl und schattig. Wie hast du das so gemacht? Wie mit der Morgentoilette, mit Waschen, mit zur Toilette gehen und so weiter? Ja, erstmal mit der Kälte, das ist Gewohnheitssache. Früher war ich da auch ein bisschen empfindlich. Mittlerweile, ich habe zwei dicke Schlafsäcke hier, die wasche ich auch jede Woche im Waschsalon und einen halben Kilometer von hier ist ein Schwimmbad. Da kann man also für 3 Euro schwimmen gehen, duschen gehen. Mhm. Und mit dem Kochen und Ernähren, wie geht das? Wie gesagt, ich habe einen kleinen Campingkocher hier und ein bisschen Geld habe ich auch pro Monat. Ich war auch, ja. Und was machst du so den ganzen Tag über? Flaschenpfand sammeln, Freunde besuchen. Fühlst du dich gut dabei im Moment? Ich fühle mich nicht unwohl, sagen wir mal so. Ist ein kompletter Kontrast zu deinem Leben vorher wahrscheinlich. Ja, definitiv. Ich bin frei, ich bin unabhängig, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Bist du wirklich frei? Hast du auch keine Beziehung? Seit einem halben Jahr nicht mehr, nur seit einem Dreivierteljahr. Ja. Ist die Beziehung durch diesen Schritt kaputt gegangen? Nein, nein. Das hatte schon andere Ursachen. Hast du Kinder? Nein. Bist nicht. Dann ganz autonom, sozusagen. Ja. Jetzt aber noch mal die Frage, warum keine kleine Wohnung? Ich scheue einfach die Verpflichtung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war, wie gesagt, ein Jahr meines Lebens, war ich mal beim Amt, bei der AGE. Und ja, dann gab es immer wieder Probleme, dass die nicht zahlen wollten. Und dann kam halt die Mahnung vom Vermieter und Zwangsräumung, die andere, die Drohung. Langsam. Wer wollte nicht zahlen? Die AGE, also das Sozialamt. Für die was? Wohnung. Ja, für die Wohnung. Ja. Für die kleine Wohnung. Ja. Ich hatte so eine 30 Quadratmeter Wohnung, die war so um die 120 Euro im Monat. Und da gab es immer wieder Probleme, dass irgendwelche Unterlagen fehlten und dies und jenes. Aber da warst du wahrscheinlich du dann schuld, dass da Unterlagen fehlten und nicht die AGE. Ja. Ich meine, es gab Hunderttausende haben ja leben so und haben so ihr Unterkommen, ihre Unterkunft. Ja, okay. Aber du willst es nicht. Bitte? Du willst es nicht. Das höre ich schon daraus. Ja. Soll das denn jetzt so wie lange soll das so weitergehen? Tja, gute Frage. Deswegen habe ich ja angerufen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hast du denn, als du das Ganze hingeschmissen hast, war das so ein, was man Burnout nennt, Erschöpfungszustand? Ja, ich denke schon. Also ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich würde mal sagen, ich habe auch vorher nicht daran geglaubt, dass es sowas gibt, Burnout. Ich habe immer gedacht, komm, kneif den Arsch zusammen, Entschuldigung, aber... Ja, das denken dann viele und dann knallt es irgendwann so sehr, dass sie gar nicht bekommen. Ja, wie gesagt, ich habe das Telefon an die Wand geknallt, habe auf nichts mehr reagiert und habe mich abgekapselt. Und Ich gehe mir davon aus, dass du vorher natürlich eine Wohnung hattest. Ja, ja, natürlich. Was ist mit den ganzen Sachen, deinen Möbeln, all den Dingen, die du besessen hast, wo sind die? Ja, das ging dann holter die Polter von heute auf morgen. Das meiste habe ich verschenkt. Ich hatte kaum noch die Zeit dazu, das zu verkaufen. Also wie gesagt, das meiste verschenkt, der Rest ging dann halt zum Sperrmüll. Ne? Also im Grunde, ich habe jetzt noch ein paar Sachen bei Freunden stehen. Mehrere Kartons mit Klamotten und ja gut, Möbel jetzt gar nicht mehr. Und so de facto, wie viel Geld hast du im Monat zum Leben? Wie viele Einkünfte hast du noch im Moment? 500 Euro. Wie viel? 500. 500. Davon muss ich meine Krankenkasse zahlen und ja. Mhm. Was man halt so braucht, ne? Also ich brauche so 2 Kartuschen in der Woche an Gas zum Kochen. Mhm. Dann, wie gesagt, gehe ich alle 2 Tage mindestens duschen, schwimmen. Wie fühlst du dich denn jetzt in diesem anderen neuen Leben? Befreit. Also schon eher gut, oder? Ja. Also die meisten meiner Freunde können das nicht verstehen. Also ich habe noch einige Freunde und die meisten können es nicht verstehen. Mhm. Viele wollen mir auch helfen, aber irgendwie... Ich meine, jeder geht natürlich mit seinem Burnout anders um. Der eine geht in die Klinik, der andere zieht sich völlig zurück, der dritte, wie du jetzt, macht vielleicht was ganz Verrücktes oder der vierte macht eine Weltreise oder ich weiß es nicht. Warum nicht? Warum das mal nicht so eine Weile machen, wenn du dich im Moment befreit fühlst und dich gut fühlst und du schadest ja niemandem, du liegst niemandem auf der Tasche, du machst da dein eigenes Leben, warum nicht? Das ist noch wichtig, dass ich niemanden auf der Tasche lege. Genau. Und nur so perspektivisch, glaube ich, ist das kein Konzept für die nächsten 20, 30 Jahre. Nein, natürlich nicht. Ich bin doch auch nicht mehr der Jüngste mittlerweile. Ich gehe auf die 50 zu, aber ich bin körperlich noch topfit. Vielleicht, wenn du dieses Leben, nehmen wir mal an, wenn du dieses Leben ein Jahr gelebt hast, vielleicht hast du dich dann wieder so gefangen, dass du einen Plan machen kannst, wie du wieder ins Leben einsteigen kannst, ohne es wieder so stressig zu haben. Ja, das hoffe ich. Wohin gehen denn so deine Träume? Was würdest du denn gerne machen? Ja, sobald jetzt der Sommer kommt, würde ich gerne meinen Rucksack packen, meinen Kram. Das passt mittlerweile alles in 3 Taschen. Mhm. Also ich habe auch noch ein Fahrrad mit Packtaschen. Mhm. Die Aktion hatte ich eigentlich letzten Sommer schon vor, dass ich meinen Kram packe und mir ein bisschen die Welt anschaue. Perfekt, mach es. Ja. Unbedingt. Das wollte ich mein Leben lang machen. Ich konnte es damals nicht, aufgrund der Firma, aber... Ach, das wäre mein Traum. Du bist ja ein freier Mann. Du hast dich ja, du bist nicht verantwortlich für eine Familie oder. Genau. Wie sieht's aus mit Eltern? Gibt's Eltern noch? Mein Erzeuger, sage ich immer. Okay, also kein enges Verhältnis. Nein. Und du musst dich nicht um ihn kümmern oder bist nicht nein, für nein. ihn. Ja. Seit dem Tod der Mutter kein Kontakt mehr. Günther, mach es. Ist das jetzt eine geniale Möglichkeit, so einen Traum zu verwirklichen, den du vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr verwirklichen kannst, wenn du wieder in einer neuen Struktur lebst? Ja, ich danke dir. Du bestätigst mich jetzt in meiner destruktiven Art. Nein, ich finde das gar nicht. Ich finde das überhaupt nicht destruktiv. Weißt, wenn du besoffen in der Ecke rumliegen würdest den ganzen Tag, das wäre destruktiv. Aber wenn du sagst, ich packe mir die 7 Sachen auf mein Fahrrad und mache eine Tour durch Deutschland, Österreich oder Holland, du weiß ich wohin, ist das doch eine aktive Geschichte und sehr erholsam für Körper und Geist. Ja, das sehe ich genauso. Ja. Also nur zu. Ich ermutige dich. Biete dir aber gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen an. Vielleicht kann man da noch ein paar Sachen vertiefen, wenn du möchtest. Das würde ich dir sehr gerne in Anspruch nehmen. Sehr gerne. Dann machen wir das, lieber Günther. Ich wünsche dir alles Gute und dass du auch den richtigen Zeitpunkt findest, um wieder ins Leben zu kommen. Was heißt ins Leben? Also wieder in eine festere Struktur. Du bist ja jetzt auch im Leben. Ist ja Quatsch, eine Formulierung. Ich stehe mehr im Leben als jemand zuvor. Ja, genau, ganz genau. Insofern ist es Unsinn. Weil vorher, es war mehr oberflächlich. Ja. Und mittlerweile weiß ich, wer meine Freunde sind und auf wen ich mich verlassen kann. Sagen deine Freunde, was raten dir denn die Freunde? Manche verstehen es nicht, hast du gerade gesagt? Ja, aber der größte Teil ist schon deiner Meinung. Die sagen auch, leb dein Leben, du lebst nur einmal und mach dein Ding. Also ich war schon immer ein Freak, verrückt. Und naja. Da wollen wir die Daumen drücken, dass es auch klappt. Und ich bitte dich, es aufzulegen und der Jürgen, mein Psychologe, ruft dich gleich zurück. Ja, vielen Dank. Alles Gute und viel Glück, Günther. Schönen Abend noch. Dankeschön, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 1.43 Uhr ist die Zeit. Und das ist die Zeit für Barbara. Barbara hat 44. Guten Morgen, Barbara. Hallo. Hallo, Barbara. Hi. Weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Ich habe einen kleinen Konflikt, weil ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll, ob ich etwas, sagen wir mal so, mein Mann hat Krebs und ich selbst bin auch nicht gesund und er ist jetzt gerade in der Chemotherapie und kurz davor aufzugeben und ich weiß nicht, wo ich noch die Worte hernehmen soll, ihn zu überzeugen, es durchzuhalten, falls es doch länger dauert. Also er ist sehr schwer krebserkrankt. Ja. Wie lange ist er schon krebserkrankt? Mehrere Monate jetzt. Also. Und was für ein Krebs ist das? Ich habe ein bisschen Angst, dass man mich erkennt und dann sozusagen das auspalabert. Okay, das ist jetzt, dann musst du die Frage auch nicht beantworten. Gehen wir mal weiter. Meine größte Sorge ist halt, dass wenn er aufgibt, dass es dann halt... Wie? Also ich meine, ich habe mit seiner Ärztin telefoniert und die hat mir auch gesagt, er hat schon gute Chancen, dass es geheilt werden kann, aber er muss natürlich durchhalten und ihm geht es halt aber sehr schlecht. Also er ist jetzt in einer Chemotherapie. Genau. Und die Ärztin hat gesagt, es bestehen Chancen, dass es sogar geheilt wird, dass er den Krebs besiegt. Ja, aber das Problem ist, dass die Chemotherapie ihm sehr stark zusetzt. Also es geht ihm wirklich ganz, ganz schlecht. Mhm. Er ist ein, ich sage jetzt mal, sehr, sehr schlanker Typ und hat nicht viel entgegenzusetzen und hat auch sehr lange gewartet, bis er sich überhaupt dem Problem gestellt hat. Mhm. Ich glaube, ich habe fast gutes Jahr an ihn hingeredet, dass er doch mal zum Arzt gehen soll, weil ich immer gehört, dass er hustet und es irgendwas komisch klang. Achso, du hast ja schon irgendwie geahnt, dass da was im Busche ist. Ich sage mal so, ich meine, es war ja dann am Ende schon so, dass wirklich jeder ihn darauf angesprochen hat, was da los ist, weil er so krank ist und irgendwann habe ich meinen Hausarzt sozusagen unter Vorwand hierher bestellt und ja. Ist er jetzt in einer Klinik? Ja. Wie lange soll denn diese chemotherapeutische Behandlung andauern noch? Na, also es ist abhängig davon, wie die nächste abläuft. Also dann wird so ein CT gemacht, dann wird es angeschaut und die Entscheidung ist halt die, dann, wenn da noch irgendwas da ist, dann macht man normalerweise so lange weiter, bis es weg ist. Mhm. Es sind dann halt wenigstens noch 2 Zyklen. Und Also interessant finde ich deine Aussage, dass damit wirklich Heilungschancen verbunden sind, dass es nicht nur um eine Verlängerung seiner Lebenszeit geht, sondern dass die Hoffnung real ist oder realistisch ist, dass er den Krebs sogar vielleicht endgültig besiegt. Wie ist denn sein seelischer, psychologischer, psychischer Zustand zurzeit? Also, fällt mir schwer, das in Worte zu fassen, aber ich, vor allen Dingen, weil mir das Gefühl gibt, dass ich versage, weil er mir immer wieder sagt, dass er keinen Bock mehr hat. Also, der ist sehr desolat, der Zustand. Auch wenn man ihm so sagt, dass er eine Chance hat, vielleicht wieder ganz, ganz gesund zu werden. Ja, das ist in dem Moment aber so weit weg. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie oft, also, wie oft sprichst du mit ihm darüber? Wie oft siehst du ihn? Naja, er ist halt immer eine Woche weg und kommt 2 Wochen nach Hause und dann geht er wieder hin. Mhm. Und du hast Sorge, dass er hinschmeißt jetzt und Ja, schon gesagt, also wenn jetzt nach dem 6. Zyklus nichts wenn dann immer noch was da ist, macht er nicht mehr weiter, weil er keinen Bock mehr hat. Wie alt ist dein Mann? Also fast 45. Ja. Wie war er früher, so vor der Krankheit? Was war er da so für ein Typ? Ich würde sagen, wir waren schon immer sehr gegensätzlich in allen Dingen, aber wir hatten die gleichen Ziele. Mhm. War er eher ein optimistischer Typ oder eher pessimistischer? Eher realistisch. Realistisch, okay. Ja. Mhm. Also ich meine, er ist jetzt keiner, der also sich was einredet, was... Mhm. Na, das finde ich gut zu hören, wenn er im Grunde seines Herzens ein realistischer Typ ist, dann kann man ihn ja auch erreichen. Hast du mit der Ärztin mal über seine seelischen Sorgen und Probleme gesprochen? Ja, habe ich, aber ich finde, eigentlich müsste er zusätzlich neben der medizinischen Betreuung auch noch eine psychologische Unterstützung bekommen von Seiten der Klinik. Ja, die Klinik stellt da jemand ab, der sich das anschaut und dann gehen die aber weiter, wenn es nicht dringend erscheint. Hat denn mal ein Psychologe mit ihm schon gesprochen? Ja, ich habe da angerufen. Also ich habe es heimlich gemacht, weil ich weiß, dass er mir das verübeln würde, aber ich habe angerufen und gesagt, ich mache mir Sorgen, ob mein Mann das alles durchhält und also er hat halt auch so Aussagen gemacht wie, ich habe keine Lust mehr und lass mich einfach sterben und halt so Sachen, wenn ein Mensch total abgemagert vor einem liegt und grün und blau Gesicht und die Haut so fahl ist und das Zahnfleisch fast weiß vor lauter Hämoglobinmangel, dann kaum noch atmen kann und es so schlecht geht, dass dann echt, also dass man sieht, dass er wirklich an der Grenze steht. Und man es dann in dem Moment vielleicht auch verstehen kann, wenn derjenige sagt, ich kann nicht mehr. Ach, Du hast Sorge, dass du jetzt einen Fehler machst. Das Problem ist, ich weiß, dass es ein Vertrauensbruch ist und dass man das nicht tun darf. Und das was ist ein Vertrauensbruch? Ja, wenn er sagt, ich will nicht, dass du es deiner Familie sagst, meiner Familie sagst, und dann mache ich es doch, aber ich habe Angst, dass das alleine nicht durchsteht. Ich verstehe nicht, was du meinst mit der Familie sagen. Ja, das ist mein Konflikt, in dem ich stecke, weil ich glaube, dass wenn seine Mutter es wüsste, dass sie vielleicht kommen würde und ein bisschen unterstützen würde, weil ich selber bin auch nicht gerade auf der Höhe im Moment. Ich habe Was weiß denn die Familie überhaupt? Gar nichts. Moment, die Familie weiß auch nicht, dass er krebserkrankt ist? Gar nichts. Und was sagt ihr der Familie, wenn er im Krankenhaus ist? Ja, also er ruft halt immer einen Tag, am Tag der Abfahrt ruft er nochmal an und sagt dann nochmal, ja, wie geht's, und meldet sich einfach von sich aus und sorgt dafür, dass dort keine, ich sage jetzt mal, Vermissenslücken entstehen. Und wenn die Familie, also seine Mutter, leben beide Eltern von ihm noch? Nein. Nein, die Mutter aber. Und wenn die Mutter euch besucht, wenn er zu Hause ist, dann sieht sie ihm doch an, dass es ihm so schlecht geht. Was sagt er dann? Also wir sehen uns nicht so oft, weil wir sehr weit voneinander entfernt wohnen. Ach so. Habt ihr eigentlich Kinder? Nein. Also es geht hauptsächlich jetzt um die Mutter? Ja, und halt die Geschwister. Die Geschwister auch noch. Warum will dein Mann das denn so geheim halten? Er sagt, er will sie nicht belasten. Er will sie nicht belasten. Er sagt, es wäre zu schlimm für sie. Die würden das nicht, also es würde ihnen halt nicht gut gehen damit und das will er nicht und er schafft das schon. Aber umso mehr belastet er dich. Du bist die einzige Person, die jetzt richtig Bescheid weiß. Ja, meine Freunde hier. Bitte? Und meine Freunde, also meinen Freundeskreis. Die wissen es auch, weil die halt hier ein- und aufgehen. Ich habe jetzt halt selber das Problem, dass ich halt von meinem persönlichen Leistungsumfang, sage ich jetzt mal, gerade mal bei der Hälfte bin, weil ich habe letztes Jahr eine Herz-OP gehabt, eine ziemlich große. Ich bin davon noch ziemlich geschwächt. Also ich habe da einige Nebenwirkungen davon gehabt. Ich verstehe. Und dann die ganze Geschichte quasi alleine zu schultern, ist schon sehr hart, das Ganze. Sagen wir mal so, ich habe das Gefühl, ich kann nicht genug schultern. Also wenn ich jetzt körperlich ganz fit wäre, würde ich sagen, okay, das packe ich schon, das ist ja jetzt nicht mehr so lang, aber... Also Barbara, ich finde die Einstellung von deinem Mann völlig falsch. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Mutter oder die Geschwister das dann erfahren, fallen die aus allen Wolken und sind tief enttäuscht, dass sie nicht mit eingeweiht wurden, weil das ein großer Vertrauensbruch ist. Wäre es denn für dich hilfreich, wenn die Mutter und die Geschwister mit einbezogen wären? Ich würde es normalerweise begrüßen, dass sie es erfahren, weil ich weiß, dass ihnen das hilft. Und die andere Seite mir sagt, ich muss tun, was mein Mann will, weil, also ich meine, für mich zählt nur das, was er möchte. Egal, ob die jetzt damit klarkommen. Aber es ist halt einfach so, dass ich persönlich einfach nicht mehr den Horizont sehe, weil ich... Ich finde in dieser, ich sage es dir mal so aus meiner persönlichen Warte heraus, ich schätze deine Loyalität deinem Mann gegenüber. Aber in dieser extremen Situation finde ich es moralisch recht zu rechtfertigen, wenn du die Mutter und die Geschwister mit einweist. Es ist eine Ausnahmesituation. Vielleicht besteht die Hoffnung, dass ihr gemeinsam ihn noch besser tragen könnt und ihm vielleicht Kraft geben könnt, durch diese schwere Zeit hindurchzugehen. Das ist genau das, was ich denke, dass ihm das helfen würde. Ja, das glaube ich auch. Jetzt rennt mir hier gerade meine Zeit etwas weg, Barbara. Ich habe dir mal dieses jetzt mal grob schon mal als meine Meinung gesagt. Ja. Ich möchte aber, dass wir uns gleich im Hintergrund noch mal etwas ausführlicher unterhalten und deshalb bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich noch mal. Okay. Zunächst wünsche ich alles Gute natürlich für deinen Mann von Herzen und du legst bitte auf und wir melden uns. Vielen Dank, okay. Sehr gerne. Tschüss, Barbara. Ja, tschüss. Und hier ist Gisela und Gisela ist 52. Guten Morgen. Ja, Namen Domian. Das ist aber eine brummende Leitung. Eine sehr schlechte Leitung, Gisela. Ich höre dich auch, du bist ganz leise. Ja, ich glaube, dass wir das Gespräch so nicht führen können, weil es immer zu sehr brummt. Kannst du irgendwie was machen an deinem Gerät, oder? Nee, das ist Festnetz. Ich hab auch den Lautsprecher aus. Ich frage mal meine Regie und den macht den Dannhauser in der Technik, ob wir das machen können. Mit dem Brummen, geht das? Nee. Liebe Barbara, dann bitte ich dich, Gisela, entschuldige, ich bitte dich aufzulegen. Entweder versuchen wir dich gleich nochmal zu erreichen oder sonst morgen. Okay. Okay? Alles klar. Tschüss, ciao. Tschüss. Dann haben wir den Holger hier. Holger ist 49. Hallo, Holger. Hallo, Jürgen. Hallo, Holger. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist der Tod meines Bruders, der im Januar an Lungenkrebs gestorben ist. Kannst du über den Hörer ein bisschen anders halten? Hallo? Krieg ich auch hin. Ja, jetzt ist das viel besser, viel besser. Dann ist ja schön. Also, entschuldige bitte, du hast gesagt, dein Bruder ist gestorben, wann? Im Januar. Er ist 43 Jahre alt geworden und ist an Lungenkrebs gestorben. Wie lange wusstet ihr von der schweren Erkrankung? Ein halbes Jahr. Mhm. Wie ist er denn mit dieser dramatischen Diagnose umgegangen? Geschockt, aber gefasst. Mhm. Weil Vorgeschichte war, dass wir letztes Jahr im Januar ist er zu seinem alten Hausarzt gegangen und hat geklagt über Rückenschmerzen und Schulterschmerzen. Ja. Und der Hausarzt hat ihn daraufhin mit Ibuprofen und ein paar Schmerzspritzen am aufrechten Gang gehalten. Mhm. Also ist der Sache nicht weiter nachgegangen? Nein. Mhm. Und hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich und seine Freunde ihn dazu überreden konnten, einen anderen Arzt aufzusuchen. Mhm. Der dann nachfolgende Untersuchungen eingeleitet hat, von wegen, geh mal zum Orthopäden, lass dich da bitte mal röntgen, müssen ja mal sehen, woher der Schmerz kommt. Mhm. Und da ist er dann zur Orthopädin gegangen, die Orthopädin hat ihn geröntgt, die hat aber auch nur auf die Knochen geguckt, obwohl er auf dem Röntgenbild zwei Flecken gesehen hat und die Orthopädin meint nur, das hat nichts damit zu tun, sie müssten mal eine Krankengymnastik machen und kümmern sie sich um CT-Termin. Und machen wir mal die Krankheitsgeschichte nicht so ausführlich, weil wir leider nicht mehr so viel Zeit haben, Holger. Ja, wie war denn dein Verhältnis zu deinem Bruder? Wir waren eng beieinander. Mhm. Wir haben vier Häuserblöcke und ich habe im ersten gelebt und er im letzten. Mhm. Also wir waren immer zusammen. Also auch die Familien waren verknüpft miteinander. Ja, also es gab leider nur noch uns beide, weil unsere Eltern sind von 9 und 10 Jahren gestorben. Und ihr seid nicht verheiratet, du und dein Bruder? Nein, nein. Wir sind beide nicht verheiratet. Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Leider nein, weil das kam so überraschend. Wie hast du dann die Todesnachricht aufgenommen? Geschockt. Mhm. Regelrecht geschockt. Zumal ist es jetzt ja die dritte Todesnachricht für mich. War auch die dritte Beerdigung, um die ich mich kümmern musste. Das waren die Eltern vorher, meinst du, oder? Ja, vorher waren es die Eltern. Ist er im Krankenhaus? Vor 10 Jahren und dann vor 9 Jahren. Ja. Ist er im Krankenhaus verstorben? Ja. Ja. Hast du mit ihm über seinen wahrscheinlichen Tod mal gesprochen? Wir haben es in der Krankheitsphase angerissen und aber er hatte Hoffnung, dass es klappt. Mhm. Weil er ist eingeliefert worden nach der Diagnose mit 55 Kilo, hat er da am Ende noch gehabt und von uns gegangen ist er mit etwas über 80 Kilo. Mhm. Mhm. Er war eigentlich auf dem aufsteigenden Ast. Und insofern kam es dann für dich auch überraschend, dass er gestorben ist. Das kam so überraschend. Und jetzt hast du mit der Trauer wahrscheinlich schwer zu tragen und Es ist sehr schwierig, damit zu leben und damit umzugehen. So ist es auch. Lieber Holger, die Sendung ist jetzt gleich vorbei, aber wir werden dich gleich nochmal anrufen. Dafür bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Okay. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Martin Dannhauser. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio ist live. 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.